was du wirst, wenn du nur den Wunsch erfüllst, ein und alles mir zu sein. Ich kann nur für Augenblicke deiner dunklen Augenblick und im gleichen Augenblick war mein ganzes Denken dein. Dein Gesicht und dein Mund und der Duft deiner schönen Locken lockten mich. Die Figur und der Gang und der Reiz deiner Fesseln fesseln mich an dich. Yeah.